50 und 51. Nach deren Rechner müsste das auch stimmen. Mach mal 50 draus. Nee, das wäre das letzte Mal 50 eigentlich gewesen, oder? Ach, die Wurst. Das sind doch so viele Leute, das ist nicht ungeplant oder so. Wir haben tatsächlich wegen unserem Überleben so viele Leute eingeladen. Mhm. Es ist unglaublich, es wird toll. Ja, warte. Deswegen habe ich auch Alkohol da. Ich habe mal besser wieder keinen da, weil mein Gehirn funktioniert sowieso schon wieder nicht. Aber das sind wir ja alle gewöhnt. Ja, gut. Ich hab festgestellt, dass Leberreime was ganz, ganz Tolles sind. Willst du uns nicht erstmal vorstellen? Nee. Bitte als Reim. Nee. Als Leberreim. Genau. Eben, genau das war mein Plan, mein lieber Stefan. Du bist doof. So. Bin ich nicht. Die Leber ist von einem Stefan und nicht von einem Dennis. Jetzt stelle ich mal die Sunny vor. Sonst, Mist, ich kenne nichts, was auf Dennis reimt. Was reimt Penis. Sich auf Dennis? Penis, genau, Penis. Die hat ja keinen Penis. Oh mein Gott. Penis ist perfekt. Dennis war der stark war, oder? Genau, der Fressler. Der Fressler, wunderbar. Der Fressler. okay, dann machen wir das jetzt normal und ordentlich und ich sage erstmal Hallo Stefan. Hallo. Dann steht hier der René bei mir jetzt. Ich glaube, das bin ich, oder? Ja. Dem sage ich auch Hallo. Danach sage ich dem Dennis Hallo. Hallo, ich bin noch ein bisschen verstört. Ich glaube, so geht es dem Thomas auch. Ja, genau, hallo Thomas. Dann sage ich, der hat bestimmt nur so ein Soundboard, wo man Grüße, Grüße, die Frau der ist gar Thomas nicht und da. Und hat nur so ein Thomas-Nippelboard. Aber Penis hat er auch schon gesagt. Ah, okay. Oh. Ja, also Penis, also wenn man Penis nicht auf dem Soundboard hat, also ja. Dann geht auch mal was. Das kann ja auch vom... Hast du gerade Penis gesagt? Ich sag jetzt der Frau Melone auch mal Hallo, weil die so schön lacht. Dann sage ich dem Flo Hallo. Hallo. Und dem Hannes Botto. Hallo. Dem Bärlein. Moin, moin. Und 1, 2, 3, habe ich jetzt alle? Nee, der Loki hat sich dazu gestellt. Der ist aber sehr leise. Kriegst du dich lauter? Ja, so ist peinlich. Okay. So. Und jetzt habe ich bestimmt wieder irgendjemand vergessen, weil ich vergesse immer irgendjemanden Hallo zu sagen. Hm? Dich? Mich? Ja, mir brauche ich doch nicht Hallo sagen. Mich? Dann sagen wir halt ja Hallo. Hallo Alex. Hallo. Hallo. Und dann sage ich mal noch sowas wie Hallo Chat. Ja. Der ist auch rammelvoll. Ich habe versucht, irgendwie die Leberreime gleich in den Anfang einzuflechten, aber der Stefan hat mich gestoppt. Insofern, Stefan, erklär doch mal, was ein Leberreim ist. Das ist dein Spiel, deswegen erklärst du das. Also es ist auch nicht mein Spiel. Tante Vicky sagt, dass dieses Spiel vordergründig so irgendwie 1600 irgendwas gespielt wurde. Mhm. Aber durchaus auch bis ins 19. Jahrhundert. Das Buch, aus dem ich die Idee habe, behauptet, dass unsere Urgroßeltern das irgendwie aus dem FF konnten. Und wenn die das konnten, dann können wir das auch. Und also Leber... ist dieses Spiel ein Klassiker. Genau. Und dann so mal als Beispiel, die Leber ist von einem Hecht und nicht von einem Reiher, dem Staate geht es ziemlich schlecht, es kreisen schon die Geier. Die Leber ist von einem... Den lese ich vorab, ja ganz genau so, zum Reinkommen. Die Leber ist von einem Schwein und nicht von einem Ferkel, mir fällt kein Reim auf Ferkel ein, solange ich auch dran werkel. So, wenn man sich mal rausgucken muss. Ich kann nicht reimen. Ja, dann bist du raus. Ich übernehme heute einfach mal die Minuspunkte. Dann bist René, du halt die Renés Minuspunkte. Also übernimmst du die und René reimt mit uns. Sehr schön. Bist ja auch nicht ganz vorne. Das glaube ich, erträgst du nicht. Ach doch. Für mich schon eine sehr, sehr große seelische Belastung und für dich? Also für dich. Arme René. Siehst du, haben wir jetzt was Gutes getan. Frau Melone hat Minuspunkte von René übernommen. Ja, wie machen wir das? Der eine tut irgendwie Tiere zusammen und alle reimen drauf los? Oder einer macht einen ganzen Reim? Oder? Ja, einer macht einen ganzen Reim. Einer macht einen ganzen Reim, gut. Hier steht vorne zwar der Stefan, aber da ich ganz hinten stehe, kann ich ja auch anfangen. Genau. Die Leber ist von einem Spatz und nicht von einem Maulwurf. Maulwurf, genau, das ist so mein Problem, weswegen ich jetzt gehofft hatte, dass die Tiere von jemand anders kommen, aber egal. Die Spatz und nicht von einem Maulwurf. Des Reibens bin ich fähig nicht. Solange ich auch drauf. Nein, der Spatz hat da gar nichts mit zu tun. Hast du es immer noch nicht? Nee, ich habe es im zweiten Teil reimt sich's. Im zweiten Teil reimt sich's erst ganz hinten. Jetzt hast du mich rausgebracht. Die Leber ist von einem Spatz und nicht von einem Maulwurf. Maulwurf reimt sich doch nichts. Doch, natürlich reimt sich was auf Maulwurf. Mir fallen 5000 Tiere ein, auf die sich mehr reimt als auf Maulwurf. Das ist schön, Thomas. Ich werde jetzt trotzdem einen finden. Ich kenne nicht mal 5000 Tiere. Es fällt mir jetzt das Reimen schwer wegen meinem Auswurf. So, Wurf räumt sich auf Wurf, das reimt sich. Kinders, ihr seid dran, Stefan! Wenn ich das Spiel richtig verstehe, müssen doch zwei Reimen und. Nein, es muss nur ein Reimwort drin sein. Die Person A muss doch die erste Zeile reimen und Person B die zweite Zeile. Das hatte ich doch auch gerade gesagt, aber Bärlein hat spontan gesagt, jetzt macht einer den kompletten Reim und deswegen hatte ich jetzt versucht, einen kompletten auf die Beine zu stellen. Aber gut, aber dann macht er. Dass die Person A eine Scheiße vorgibt, die B dann verarbeiten muss, so wie Maulwurf zum Beispiel. Du hast ja recht. Du hast ja recht, das heißt, ich gebe jetzt noch zwei Tiere dem Stefan vor. Brauchst du nur das letzte? Stimmt. Ich brauche ihm ja nur das Tier. Mal deinen Satz und der Stefan wird ihn dann beenden. Genau. Okay, die Liebe ist von einem Specht und nicht von einem Maulwurf. Die hat er sich ja selber gewünscht. Ja, das ist ja unfair. Ja, dann? Dann halt von einem Esel. Okay. Also die Liebe ist von einem Spatz und nicht von einem Esel. Das ist ein Scheißspiel. Danke, so deutlich wollte ich es nicht sagen. Das hat deine Ur-Ur-Ur-Oma gekonnt, das kannst du auch. Ja, aber die haben ja auch Hexenverbrennung gemacht. Trotzdem machen wir das ja jetzt nicht mehr. Das hat ja ein bisschen auch seine Gründe, dass es heutzutage keiner mehr spielt. Ich wollte gerade sagen, ja. Oder sagen wir mal so, warum die Leute nicht mehr leben, die es mal gespielt haben. Der Herr von Fallersleben, es gibt hier so viele schöne Beispiele. Der Herr von Fallersleben, das war doch der mit der deutschen Nationalhymne. Ja, ganz das, genau. Das wissen wir ja. Genau. Der Flo hat den Esel zurück zusammengesetzt. Sehr schön gemacht. Oh Alex, nur so als Frage in den Raum gestellt, hättest du eventuell noch einen Plan B? Ja, wir können auch wieder Namen reimen. Müssen wir es denn reimen? Nein, wir nicht für Tiere, ich habe so ein schönes Tier. Mist. Ja. René, du wärst als nächstes dran. Wenn Stefan noch die Hälfte deiner Minuspunkte übernimmt, dann bist du dran. Aber Stefan darf dir bestimmt noch zwei Tiere verraten vorher. Ja, kommt schon. Iltis und Krottenolm. In welcher Reihenfolge du es nimmst, ist, glaube ich, dir überlassen. Genau. Der nackte Mulle. Psst, du bist noch nicht dran. Entschuldigung. Was war das für eine Geschichte? Der Grottenolm. Ich kann nicht mehr. Okay, wir machen es einfacher. Stirnlappenbasilisk. Meine Leber ist vom Iltis und nicht vom Stirnlappenbasilisk. Warum hast du es nicht andersrum gemacht? Ich versuche gerade No Fun, No Risk, aber irgendwie passiert es nicht. Dann machen wir doch einfach den Krottenolm, der auf jeden Fall bei mir im Kopf wesentlich besser ankommt als der Stirnlappen-Basilisk. Die Leber ist vom Iltis und nicht vom Krottenolm. Dieser nervöse Husten, der macht mich gerade... Hat dich total rausgebracht, oder? Ja. Probier doch nochmal den Stirnlappen, Obelisten. Super, ja. Das geht. Das ist ein Obelisk, nicht ein Stein? Ja. Aber ein Basilisk nicht. Nee, Obelix. Oh, ne? Der Stirnlappen Obelix. Der Stirnlappen Obelix, der gefällt mir. Leider, ich finde keinen... Stockholm? Ja, eben, richtig, eben. Das finde ich auch. Also für das Versmaß gibt es auf jeden Fall Minuspunkte. Ja, für dich. Was ja Frau Melone und ich uns jetzt teilen dürfen. Ja gut, richtig. Also gebe ich doch einfach meine Minuspunkte ab. Sowieso jetzt kriegt, wenn ich nichts finde. Iltis. Was reimt sich denn bitte auf Iltis? Jetzt kommt's. Bild ist oder Wild ist oder irgendwas ist. Wildnis, die Leber, genau. Die Leber ist vom Krottenolm und nicht vom dummen Iltis, da dieses heute in der Bild ist. So. Auf Seite 3. Auf Seite 3. Die Leber ist vom Iltis, hat all seine Kleidung verloren. Kann man gelten lassen, wenn man gewillt ist. Sehr gut. Sehr gut. Schön, der Thomas findet sich langsam rein, das gefällt. du wolltest zwei hast du? Die Leber ist vom Murmeltier und nicht von einem Schimmel. Nein. Dennis! Ach, Schimmel ist jetzt mein Wort? Ja. Nicht von einem Schimmel, das weiß ich ganz genau, weil René hat den längsten Pimmel. Schleimer. Ja. Ich dachte eigentlich... Woher weißt du das? Weißt du, ich dachte eigentlich, ich nehme den Schimmel, um so ein bisschen so eine Blockade einzubauen, dass niemand Pimmel sagen will. Aber irgendwie. Achso. Nee, da stehen wir drüber. Ja, dann ist ja Dennis jetzt dran, mit zwei Tieren an den Thomas weiterzureichen. Dann nehmen wir doch den Koli. Warum denn zwei Tiere? Naja, weil. Ja, es reimt sich halt erst am Ende, aber man braucht ja zwei Tiere. Und damit man sich's aussuchen kann, was man jetzt in welcher Richtung nimmt, finde ich zwei Tiere auch netter. Dann gebe ich dem Thomas doch den Kolibri. Und was haben wir denn noch? Den Tausendfüßler. Haben die überhaupt Lebern? Cool. Andere Leute nehmen Kuh und Hund. Nein. Dennis, hör zu. Dennis, Wasser ist vom Tausendfüßler und nicht vom Kolibri. Wenn du noch so einen Reim erfindest, fick ich dich ins Knie. Schön. Es driftet schon ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Gerade für die Jugend hier. Die Jugend findet sowas nicht lustig, entgegen der allgemeinen Meinung. Also ab. Und die anderen dürfen eh nicht zuhören, weil wir haben längst am Anfang schon Penis gesagt. Penis, richtig. Deswegen haben wir eh einen Explicit Tag und die dürfen das nicht. Richtig. Und der Thomas darf jetzt der Frau Melone zwei Tiere geben. Dann nehme ich mal Geier und Schwan. Und darf ich mir die Reihenfolge dann wieder aussuchen? Natürlich. Ja. Oh Gott. Das ist doch geschenkt. Also. Die Leber ist von einem Schwan und nicht von einem Geier. Da hast du dich jetzt selbst reingebracht. Ja. Was? Nein, wir freuen uns ganz wunderbar auf die folgende Feier. Ach so, ihr habt mit was anderem gerechnet. Sorry. Ja. Schon. Ha, so. Ja. Ich hätte jetzt einen Bayern irgendwie erwartet. Ah, ich dachte, Flo, ich darf dem Flo. Pass auf, Flo. Ja. Das erste Wort, nein, das erste Tier ist ein Gnu. Ein Gnu, ja? Mhm. Und dann gibt's noch einen Hahn. Die Leber ist von einem Gnu und nicht von einem Hahn. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe, ihr geht mir auf den Zahn. Und was sind deine Tiere? Für den Spiegel, ne? Meine Tiere sind Ochsenfrosch und Nacktschnecke. Hallo Spotto, viel Spaß damit. Ja. El Spotto will lösen. Nacktschnecke war das zweite. Ja. Da gibt es doch so schöne Reime eigentlich. Sind das Zahnräder, die ich da höre? Die Leber ist vom Ochsenfrosch und nicht von der Nacktschnecke. Besonders schwer wird der Abfahrtkurs, wenn ich ihn sehr kompakt stecke. Boah! Ich bin eine Sackstecke genommen. Ja. Was hättest du? In den Sackstecke, also auch relativ ähnlich. Also aber selber hab ich jetzt auch noch. Also ich war bei Ablecke. Natürlich warst du bei Ablecke. Natürlich. Spotto, du darfst dich um Bärleins Baute kümmern. Wie wär's denn mit dem Okapi und dem Schabrackentapir? Say what? Okapi und was? Schabrackentapir. Ich glaube, der El Spotto ist auch nicht böse, wenn du nur den Tapir nennst. Okay, oder ja, was hat er noch gesagt? Was? Schabrackentapir. Schabrackentapir. Ja. Und ein Okapi. Und das Okapi. Okay, wer auch immer. Die Leber ist von dem Okapi und nicht von dem Schabrackentapir oder was macht. Ich sage nichts dazu, in welchem Bett ich liege. Ja, das war schon fast schon dadaistisch. Ich fürchte, du musst ein paar von Renés Punkten mitnehmen. Oh. Sie hat alles lieb zu mir heute, habe ich Geburtstag? Ich hätte es nicht besser gekonnt. Ich glaube, wir müssen gleich was anderes spielen. Berlin, hast du vielleicht noch zwei für Loki? Ich kann hier nicht mehr mitspielen, ohne Spannung sterbe ich. Die Tränen runter. Was? Wo? Was? Hast du Tränen? Bitte Sauerstoff für die Frau. Ja. Sauerstoff bitte. Ich kann nicht mehr. Wir sind ja gleich durch. Es muss ja nur noch das Bärlein dem Loki zwei Tiere sein und der Loki steht hinten. Dann nehmen wir mal die Schlange und den Frosch. Das war das erste? Die Schlange und Frosch. Frosch. Wenn ich jetzt hierbei auf Ich sterbe hier gefällt mir drücke, kann man das machen? Sunny, du bist aber im richtigen Chat, ne? Mein ganzes Gesicht ist nass, nicht, dass du noch irgendwie eine Skype-Konfi nebenbei hast. Du hast dich jetzt hier reingeschrieben, ne? Ja, ich weine vor lauter Lachen. So, okay, dann mach ich das. Oh, Frosch, Wasserfrosch, Frosch, Wasserfrosch. Oder auf Schlange. Da fällt mir auch nichts ein. Die Leber ist von einer, und nicht von einer Schlange. Jetzt sitze ich hier schon eine Weile. Nee. Oh Gott, ich und Reim, das ist eine Katastrophe. Die Frau Melone explodiert gleich. Mir wird ganz Angst und Bange. Oh! Bange ist gut, ja. No. Der Stefan ist super. Super. Ja. Chapeau. Okay, die Leber ist von einem Frosch und nicht von einer Schlange. Jetzt sitzt sie hier von meinem dummen Reim. Mir wird mit Angst und Bange. Auch gut. Kröte und Hyäne. Die Leber ist von einer Hyäne und nicht von einer Kröte. Sitze hier und freue mich noch bis zur Morgenröte. Ja. Ich hätte da jetzt was mit Nasenflöte eingebaut. Ja, mit Flöte jedenfalls. Ja, wir haben es geschafft, wir sind einmal durch. Ja, wenn wir nicht wollen, dass Frau Melone verstirbt, dann lassen wir das jetzt. Die Zeit verging ja wie im Flug. Das tut voll uns schön. So gut. Ja, ich wäre dafür, dann jetzt irgendwie mal Stadtland irgendwas zu spielen, weil wenn wir da einmal mit durch sind, dann ist die Spielabend fast vorbei. Ja, vor allem bei 10 Kategorien. Oder 12. Ja, super. Ich denke, du hast fürs Geigen geraten. Okay. Ich auch. Weiß auch, was ich sein will. Oh Gott. Ihr seid also alle gegen Stadtland irgendwas gut. Wir sind einfach nur gut vorbereitet. Wir haben halt auch ein Spiel erfunden bei den Stammtischphilosophen, nämlich Hip-Hop-Texte vorlesen, und zwar literarisch. Und dann muss man erraten, welches Lied sich handelt. Ist auch sehr witzig, glaubt mir. Aber ich fürchte, das ist doch wieder irgendwie geschützt unter irgendwelchen... Also ich darf doch nicht einfach fremde Texte vorlesen. Ja, aber wenn's... den Text veränderst du ja, oder nicht? Also nee. So in gutes Deutsch. Ach so, dann nicht. Wir haben einfach vorgelesen, dass Chabos wissen, wer der Babo ist. Und Hafti Abi, der ist, der im Lambo und im Porsche sitzt. Also, muss man jetzt seinen Vortragen ohne zu lachen? Nee, man muss. Aber das macht doch auch dieser bekloppte Österreicher schon. Genau. Da gibt's so einen komischen Österreicher, der macht das irgendwie seit 800 Jahren. Der nimmt sich irgendwelche Texte und übersetzt die ins Deutsche und trägt sie vor. Genau, du meinst hier Sam Slimani? Nee, warte mal. Ich hatte Tutorial, du meinst... Wie heißt der denn? Ich bin doch. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ja, der heißt doch hier, ne? Genau. Aber auf jeden Fall ist sogar der jetzt schon von den Leberreimen umgestiegen und macht jetzt sowas. Ja. Langweiler. Aber ich bin beruhigt. Ich dachte schon, bei bekloppten Österreicher dachte ich ganz was anderes. Der hat sich doch umgebracht. Guck mal, heute Abend, wer weiß, wie viele von uns übrig sind. Hey, ich habe mich schon wieder beruhigt. Das, ich habe schon mal ein schönes Wort für 13 Buchstaben. Okay, dann fangen wir doch mit Berlins 13 Buchstaben an. Das mal. Kann man das jemand erklären? Du hast bestimmt schon mal Geigenmännchen gespielt, Hangman, oder? Hangman, okay, ja. Hangman. Ja, alles gut. Ich kaufe einen Ernstel. Ich brauche einen Kugelschreiber. Ich brauche einen Kugelschreiber. Stimmt. Ja. Also, und was sollen wir da jetzt machen? Ja, mir einen Kugelschreiber geben. Was soll ich dir einen faxen? Ah, sehr schön. Ich habe heute Mittag rumgerätselt, was wohl ein Arschfax sein könnte mit Jugendlichen. Das war sehr herrlich. Angeblich benutzen die das Wort ja alle. Mhm. Echten Jugendlichen? Mhm. Echten Jugendlichen? Ja, das waren ja die Jugendlichen von vor, ich weiß nicht, 10 ja, Jahren oder so. Echten Jugendlichen habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen. Dass die noch gibt? Mhm. Die sterben, glaube ich, auch aus. Glaube ich auch. Ja. Loki fängt raten an. Mach mal einen Buchstaben. E. E. Auf der 2, auf der 4 und auf der 13. Ich wusste, du kannst doch gar nicht schreiben. Warte mal. Selbst schuld. Nee. Ich denke eh, dass El Spotto jetzt löst. Und das Darf ich lösen, wenn ich möchte? Oder? Ja, natürlich. Ja, wenn du lösen willst, löse einfach. Ja, ja, nee. Ja, grundsätzlich erstmal gefragt. Jo. Aber nee, dann hast du gewonnen. Jetzt... Warte mal. Also, R ist auf der 5, auf der 8 und auf der 9. Da steht Irre. Ich hab gelöst. Stefan. Ich wüsste dann gern, wo sich das A befindet. Das A befindet sich schon irgendwie beim Schlafen oder so. Och Mann. Nicht beim 13 Buchstaben. Schade, jo, ich 13, grade, ja. Ich wollte gerade lösen, aber wenn kein A dabei ist, dann stimmt mein Wort nicht. Du wolltest Erich von denjenigen sagen? Nein, Überteuerungsrate hätte gepasst. René! Oh, naja. Leber, Leberwort, jeder wendet das wieder mit Leber an. Das könnte mit Leber anfangen. Die Lederkarotte ist es nicht, ne? Leberzirrhose. Leberzirrhose. Ah, ja. Ach, komm, ey. Also, das ist. Also, ne. Hast du doch gerade zum Spiel, oder nicht? Loki, hast du auch schon ein Wort für uns? Also, ich weiß, ja, wenn nicht, schieben wir dich. Also ich hätte 14. Du hättest 14, na dann nehmen wir dich erstmal. 14. Und dann darf der René mit einem Buchstaben anfangen, wenn er denn soweit ist, seine 14 Striche gemacht zu haben. 1, 2, 4, 5, 16. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, E, bitte. Das ist dabei und befindet sich auf der 6 und auf der 14. Wow. Ne? Ach, Moment, und auf der 8, Entschuldigung. Das hatte ich schon gesehen. Dann der Dennis. Welchen Buchstaben hatten wir gerade? E. Das E. E wie Ejakula. E wie Emil. Dann nehme ich das N. Das gibt's Lippe auf der 4. Möchte jemand lösen? Ja. Ich weiß es schon, aber ich darf ja nicht. Der Nordpol? Ja, der Nordpol ist auf der 4. Mhm. Okay. Dann gebe ich euch noch ein paar Runden. Nach dem Dennis ist der Thomas. Ja. Du meinst das Rrrr. Das gut befindet sich auf der 2. Der Frau Melone. Ich möchte ein T wie Tafelsalz. Das ist nicht dabei. Ah! Natürlich nicht. Nicht. Der Flo. Ich nehme ein A wie Aktzeichnung. Das ist dabei und befindet sich auf der 10. Könnten wir vielleicht mal ein paar Buchstaben, die zusammenhängen, damit man dann besser raten kann. Eine Wendung. Jede Wette. Nee. Hä? Der Spotto. Ich nehme bitte das U wie Unterstand. Das ist nicht dabei. Das fängt doch mit Urina, natürlich ist es. Hallo. Die Unterstand ist nicht dabei. Grenzt du gerade die unteren Schichten aus? Ja. Berlin. Das fängt wieder an wie in der Französischen Revolution. Das kann aber nicht wahr sein. René aus. Berlin ist dran. Und war denn das S wie Siegfried? Das ist auch nicht dabei. Tuss. Der Loki. Ein H wie Hotte. Hotte ist auch nicht dabei. Tusch. ich hätte ganz gern gewusst, ob da irgendwo ein Martha-Pfahl steht. Ah, ja, der Martha-Pfahl ist dabei auf der 7. Mhm. Und nach mir ist der Stefan und dann ist der René. René! Was? Ach so, Entschuldigung. Ich hätte gerne das O. Die O. O. Das ist auf der 3. Ja, jetzt habt ihr es aber fast. Nach dem Rennen ist der Dennis. Ein, das kann ja nein, ein B? Ist nicht dabei. Ein I. Was jetzt? Ja, ich bin der Thomas und ich sag jetzt I. Ach so, ja, nee, das ist dabei auf der 11. Ah, ja, hier, genau. Frau Melone? Ein L? Ja, auf der 12 und auf der 13. Na, jetzt habt ihr es aber nur wirklich fast. Spotto? Bronzemedaille. Richtig. Boah, ja. Ach so, ach der je. Irgendwas mit Krone und Taille und. Ich fange gar nicht mit Urin an. Mit Krone und Taille. Sehr schön. So, dann hat entweder jetzt der Loki inzwischen ein Wort. Hab ich. Habe ich auch? 15. 15 ist das Wort? Warte mal, das hat aber. Der Buchstaben. Ach so, ja, du hast das Wort. Ach. Hat es dann auch Ziffern und Groß- und Kleinschreibung? Der erste Buchstabe ist groß, ja. Der Rest ist klein. Aber keine Ziffern, dann nein, ist es nicht sicher. Gar nicht. Ja, Sonderzeichen müssen auf jeden Fall auch rein. Ja, mit Doppel-S oder mit Scharfen? Mit SZ, was ist da jetzt drin? Doppel-S. Und Umlaute sind UE und sowas. Okay. Wer darf denn? Das Wort hat der Login. Ich fange an dann mit dem R. Jo, auf der 4 und auf der 15. Die Jahre. Nee, nicht so lang. Dann Stefan. Da wüsste ich doch gerne, ob da eventuell in diesem unheimlich langen Wort ein E wie Ernstl drin ist. Jawohl, auf der 14. Und auf der 8. Was ist auf 14 und 8, Entschuldigung? Echo. Energie Cottbus. Und was hatte die Alex? Und es war wo? 4 und auf 15. Danke, ihr seid so nett. Und wo warst du gerade? Ganz kurz, das sag ich nicht. Du kriegst mich aber auch. Ich war Wein nachfüllen. Das ist ja jetzt aber nicht spannend. Da hätte man jetzt auch was Spannenderes erfinden können, ne? Oh, ja, also ich habe mein Einhorn gefüttert. Ja, siehste. Immerhin. Siehste, geht doch. Das klingt aber leicht schmutzig. Oh Mann, oh. Aber na, Stefan ist René. Noch. Ja, ich hätte gerne mein Standard N. November? Ja, wie N wie ein Nippel. Auf der 9. 9 Nippel. Das sieht komisch aus. Kann sein, das ist ein komisches Bild in meinem Kopf. Wobei bei so einem Schweinchen, die haben da ja mehrere. Dennis? Ich nehme ein A. Jetzt zweimal drin, einmal auf der 2 und auf der 11. Dennis. Nein, nee. Thomas. Thomas. Dennis war gerade. S wie Siegfried. Nicht dabei. Tja. Ein Lucky. Ein L. 6 ja. Und 7 und 12. Was? Ein L wie L. Ja, ein L wie L. Und 12, okay. 6 und 12 war der Lolli. Hm? Spotto, was ist mit dir los? Aber erstmal ist der Spotto. Der weiß es doch, aber er sagt es nicht. Flo ist dran. Ich probier's mal mit dem F. Ja, auf der 10. Ja. Auf der 1. Was auf der 1 auch? Was auf der 1? Auf der 1. Nur auf der 1. Nur auf der 1. Nur auf der 1, okay. Nicht auf der 10. Nicht auf der 1. Oh, Jungs, ne? Nix, ne? Spott auf. Und das T bitte. Wie? Tinnitus. 13 bestimmt, oder? Richtig, auf der 13 ist das T. Alter, ja. Aha. Faxrollenhalter. Bingo. Boah, Alter. Alter. Woher war ich da? Fahrkartenkontrolleur? Ich auch, Fahrkartenkontrolleur hatte ich auch. Ja. Ich hatte irgendwas mit Falter hinten dran. Ach, der Falter wäre auch gegangen, stimmt. Heieiei. Faxrollenhalter. Mann. Ey. Ich habe 16 Buchstaben für euch. Mit dem einer mehr, dann. 13, 14, 15, 16. Da bin ich ja dann noch, Dirk, gell? Richtig. Da würde ich gerne mal wissen, wo der Theodor sich versteckt hat. Der Theodor, der steht üblicherweise im Fußballtor und heute auch nur dort. Schade. Kennt ihr eigentlich den? Nee, egal. Was, Theodor? Nee, den kenne ich nicht. Nee, den Witz mit Schade. Schade. Ah, René. Ja, ein E bitte. Das ist auf der 4. Und auf der 15. Tatsächlich nicht dazwischen. Nein, tatsächlich nicht dazwischen. Das war der Ernesto. Jo. Mhm. Umberto. Die Emanzipation. Der Dennis. Ich kann aber jetzt auch schon lösen, ne? Ja, klar. Du kannst natürlich schon lösen. Dann möchte ich gerne ein R. Das R steht neben dem T. Im Tor. Das ist aber. Nee, das stimmt nicht. Dann hast du dich verschrieben, weil da kommt noch ein O dazwischen, wenn das im Tor steht. Kann ja ich nichts Blitz dafür. Wenn ihr das O da nicht dazwischen packt. Und wiederum das S wie gerade eben und so wenig drin sein wahrscheinlich. Da könntest du recht haben. Grüße. Dann nehme ich. Ich hätte gerne, ich will wieder das L. Wie das Liebe. L. Wie Liebe. Ist auf der 5. Das war aber jetzt ein bisschen gefühllos. Das ist von mit ein bisschen mehr. Nee, von der Alex. Immer außen, wir waren immer außen, Alex. Auf der 5. Besser? Besser. Gut. Also STR habe ich nicht, ne? Jo. Ich bin dran. Nach Flo der Frau dran. Melone ist Flo. Der Flo. Ich bin dran. Ein B. Das steht hinter dem T und dem R und dem S. Was ist für ein komisches Wort? Sind auch griechische Buchstaben drin? Nein, auch kyrillische. Ja. Was war STR und? B. B. Spado. Ich hätte gerne das U wie Uretra. Das ist auf der 12. Ich glaube, der Spado ist schon auf einem richtigen Weg. Ha? Ach komm. Ach, Berlin. Ich möchte mal das A. Das A ist auf der 1. Dann ist es auf der 8. Achsel zucken. Achselhaar zucken. Nein! Habe ich auch ständig Achsel. Und da auf 1 und wo noch? 8. Wenn Achsel mit KS schreibt, wird's gehen. Nur auf 1 und 8. Dann nehme ich mal das N. Das N. Wie Nippel, wie der René so schön gesagt hat, ist auf der 9 und auf der 10 und auf der 16. Das war der Checkbox-Buchstabe. Stimmt, wieder irgendein Kuchen. Ja. Hat das Apfelpfannkuchen? Aber Apfelkuchen. Apfelpfannkuchen. Apfelpfannkuchen. Vanillekuchen. Nee, Vanille nicht. Apfelpfannkuchen würde gehen. Es könnte daran liegen, dass es reingehört. Wer war jetzt zuerst? Cool. Ich weiß auch nicht. Apfelpfannkuchen. Om nom nom nom. Om nom nom nom nom. So. Ja. Hat denn der René auch ein Wort für uns? Ja, warte, ich muss kurz zählen. Ja, ist eins. Ist nicht nach dir, ist nicht nach dir der Stefan erst dran? Nee. Der hat ja schon. Ach, ach so, Entschuldigung. Scheiße. Nee, wir nehmen das andere. Oh, es ist was mit Penis oder Nippel. Woher weißt du das? Meine Fresse. Allgemeinbildung. Der Penis-Nippel. Sechs Buchstaben. Oh. Oh. Hat einfach mal 20 gemacht. Oder? Ja, nach dem René. Wollte vorher das Wort Prokrastination machen, aber das fand ich irgendwie zu unkreativ. Stimmt. Hast dich eine ganze Weile drum gedrückt, oder? Ja, richtig. War mir zu langweilig. Dennis. Sechs Buchstaben, da ist bestimmt ein E drin. Nö. Es ist bestimmt auch wieder nicht drin. Doch, am Anfang. Oh. Oder eins. Ja. Siehst du mal. Was ist auf der Eins? Das S wie. Oh. Wie. Schafe. Da, Sperr. Ach Symbole. Nee, E ist ja nicht drin. Aber es wäre recht. Thomas. Thomas Wort. Ich hab schon das S gesagt gerade. Ah, ach so. Dann bin ich, weil dann nehme ich nämlich das R. Nee, ist nicht drin. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Das ist überhaupt nicht drin. Das ist nicht Fla, drin. Flo. Das kann sie nicht von mir verlangen. Das ist das überhaupt nicht drin. Elektrobier-Gedächtniskuh. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welche Buchstaben es war. Ist nicht drin. Was? Nicht drin. Nee, das kannst du nicht von mir erwarten, du. Das ist Elektrobier-Gedächtniskuh. Nee. Ich nehme bitte das P. Wie? Ab der 2. Hä? Sperma. Ein E drin. Ich möchte lösen. Sperma, genau. Ich möchte lösen. Es ist aber kein E drin. Ihr seid doch kacke. Nee, aber das ist Sperma. Sperma. S-P-E-E-M-A. Emma. War jetzt das P eigentlich drin? Mit Doppel-E. So auf 2. Ja, S und P auf 1 und 2. Ja. Wer ist denn jetzt das letzte dran gewesen? Der Flo, dann ist der Spotto dran, wa? Der war doch mit dem P. Ach, der war das mit dem P, gut. Dann ist das Bärlein dran. Dann nehme ich mal das I wie Ida. Auf der 4. Oh. Ja, dann nehme ich mal das O. Nee, ist nicht drin. O. O. Ich hätte den Theodor gerne gewusst. Nee, ist auch nicht drin. Na gut, je nachdem, wie man schreibt. Stefan. Ha? Ich. Er ist kein Buchstabe. Ja, ich weiß. Ich versuch mal das H wie Hinrichtung. Auf der 3. Sphinx. Du bist scheiße. Ja, Sphinx. Das ist aber kein deutsches Wort. Das ist amerikanisch von Sphinx Given. Genau. Das ist das, wo man wissen kann, was das ist. Sphinx Given. Sphinx Given, ja. Okay, alles klar. Hat denn der Dennis auch ein Wort für uns? Ey, das sieht jetzt alles aus, oder? Ich habe ein Wort mit 10 Buchstaben. Was? Wie ist denn da jetzt so witzig dran? Atmen, Frau Melone, atmen. Der Wein schlägt auf jeden Fall gut durch. Ja. Das Schlimme ist, ich habe noch gar nicht viel getrunken. Ja, ja, ja. Immer so, und das ist ganz schlimm. Wie viel, so viel geraucht vorher? 10! Dann 10. Das Gute für mich ist, dass ich schon ganz gut viel getrunken habe. Genau, die übergibt das einfach. Da wird man einfach viel ruhiger, wenn man genug drin hat. Ja. Ich kenne das. Da war es jetzt. Entschuldigung. Das Zittern hört auf. Das hat mich so schnell glücklich gemacht. darf der Thomas anfangen. Ich nehme mal das erste, Siegfried. Ja, das ist auf der 1 und auf der 10. Am Anfang und am Ende. Das Alpha und das Omega. Nee, das S und das S. Oh, Entschuldigung, dann hat es nicht geschrieben. Da ist auch gleich direkt die Frau Melone wieder dran. Das Rrrr. Das macht die Frau Melone nur, mich zu ärgern. Ja. Dann probiere ich mal einfach das E. Das E ist auf der 8. Treffer versenkt. Oh, nee, Moment, falsch ist hier. Spado. Das T. T ist leider nicht dabei. Was war auf der 4 nochmal? Das Rrrr. Rrrr. Rrrr. Rrrr. Berlin, rette uns. Ich nehme mal das Harvey Hotel. Das ist nicht dabei. Oh. Krass. Berlin ist unsere Rettung. Nehme ich mal das N wie... Nein, sagst du noch nicht. Das N ist auch nicht dabei. Ist denn da irgendwo der Paul? Der Paul ist auch nicht dabei. Dann wüsste ich gern, wo das C wie Cäsar ist. Das ist auch nicht dabei. Was? Wenn da schon kein H ist, wo soll denn da ein C hin? Ja. Bei Scanner gibt es auch ein C ohne H. Das ist aber nicht unbedingt ein deutsches Wort. Aha. Ja. Je nachdem, wie du es schreibst. Ja, Scanner. Ja. Mit K und Ä. Das C ist einfach ungesprochen, was da drin ist. Das ist ein stilles C. Von einem Sender. Das ist ein Sender. Da gibt es dann auch die Senderinnen, ne? Die wohnen dann auf Almen, deswegen kennt man die nicht weiter. René, du musst aber trotzdem Buchstaben. Ups, das kommt unvorbereitet. Dann nehme ich doch das Das ist kein Buchstabe. Dann nehme ich das O wie. Oktopus. Oktopus, ja. O ist auch nicht drin. Oh Mann, das ist ein Wort. Warum nicht? Dann hätte ich anders schreiben müssen. Okay. Hätte den Sinn des Wortes vielleicht verfälscht, aber. Dennis? Das ist sein Wort. Ich könnte lösen. Ein Ach, O. Ich nehme ein O wie Otto. Hatten wir gerade. Nee, sorry. Dann ist es immer noch nicht drin. Nein, ich wollte ein A nehmen. Das war mein Fehler. Bist du dir sicher? Ganz sicher, weil es auf der 3 Nein. ist. A ist auf der 3, auf der 5 und auf der 7. Aga. Oh nein, ich habe die 8 überschrieben. Oh Gott. 8 E. Skarabäus. Richtig. Kenne ich gar nicht. Käfer. Mistkäfer halt. So ein Mistkäfer halt, genau. Ich bin zwar der Sphinx. Ach so! Oh, ihr habt zu viel die Mumie kehrt zurückgeschaut. Ja, wo die so unter die Haut krabbelt. Da kommt der kleine Masochist raus. Ich habe einen 14 Buchstaben-Bot. Ja. Möchtest du das auch mit uns spielen? Ungern, aber wenn es sein muss, ja. Warte, lass mich nochmal zählen. 1, 2, 3. Na, ich meine, bevor wir hier nichts machen, ne? 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Können auch noch ein bisschen anrufen und auflegen und anrufen und auflegen. Ich möchte lösen. Anton Poppe. Was? Falsch. Verdammt. Anton Poppe Fußballgott wäre richtig gewesen. Achso. Das ist aber dann länger. Ich mache hier lieber da. Meine Wörter, meine Dinge. Hält er sich schon auf zwei Beinen? Nee, um Gottes Willen, der ist ja 8 Monate erst. Du, das, manche sind früh. Ich hab bei mir... Der lässt sich rumtragen. ich hatte halt bei mir auf der Entbindungsstation eine sitzen, die war selbst auch schon sehr riesig, aber ihr Kind saß am zweiten Tag fast selbstständig. Also die waren auch beide relativ riesengroß und das Kind sah aus, als wäre es ein Jahr alt oder so. Aber Japan kam ja jetzt ein Kind mit 6,17 Kilo auf die Welt. Oh mein Gott! Und das bei den ja. kleinen Frauen. Wo hat die das denn hingetan? War das zufällig in Fukushima? Das Kind hatte 4 Hände? Nein. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an zu raten, Frau Melone. Da fällt mir jetzt irgendwie die EAV ein. Aus. Der Bulli. Sehr schön. Also das 14. Buchstabenwort war von Thomas, richtig? Richtig. So, dann nehme ich das R, damit es die Alex nicht nehmen kann. Das ist auf der 8 und auf der 11. Ich wusste immer, dass die Frau Melone mich nicht mag. Aber... Ich hab mich total gern. Die Skype-Konfi ist zu klein für 2 Frauen. Wir sind 3 Frauen. Hallo, René, bitte. Kannst du nicht zählen, aber nur Frauen, ey. Also, das geht bei euren Minuspunkte zurück. Das ja, ich wollte gerade sagen, wenn du... Das war jetzt der Fettnapf mit einem Lauf. René, ich glaube, ich gebe dir noch 1000 drauf, oder? 1000 Punkte? Ui, danke. Nee, du hast gerade deine Minuspunkte zurückbekommen, aber jetzt hast du nochmal 1000 drauf. So wie der Flo, das ist eine Sache, für die man sich nachher schämt, ne? Wer nimmt einen Siegfried? Das ist auf der 1 und auf der 5. Das war jetzt aber auch durchschaubar, dass das dabei sein wird. Weil ich es ja immer nehme, ne? Dann nehme ich ja halt komplett ohne. Spatti. Probier nochmal das Tee. Wie trinkt es das? Das ist auf der 6. Dann haben wir da ein Bärlein. Nimm ich mal das A. Nein, ist nicht drin. Mache ich mal weiter mit dem B wie Bier. Auch nicht drin. Und das U wie Uschi? Ist auch nicht drin. Könnte mal eine das Z nehmen, bitte? Das Z, bitte? Auf der 5, 9 und 13 nee, ist nicht drin. Oh, auf der 5 hat sie eh schon das S. Ja, ist Z, ist ein scharfes S. Ihr müsst es aber scharf machen, indem ihr Z macht. Jetzt könnte man nämlich da schon fast Abputze hinschreiben. Ein kleines S. Jetzt ist ein scharfes S. So. E? Das E ist auf der 2, 4, 7, 10, 13. Ja, gut, dass du das so schnell machst. Nochmal wer? 2. Wer? Das E wie Emil. 2. Semesterferien. 4. Danke. Tschüss. Ich kann langsam nicht mehr. Nichtsdestotrotz wäre jetzt die Frau Melone dran, wenn sie ein Wort für uns... Naja, der Thomas hatte das gerade, genau. Wollen wir was anderes spielen? Ja. Ja. Wie lass mich Leber reimen. Fangen ist auch eine gute Idee. Fangen. Top schlagen. Oder verstecken, sehr schön. Ich sehe was du nicht siehst, kommt auch irgendwie in den Podcast. Also wenn wir Stadtland irgendwas spielen, wo ich mir noch ein Klopapier holen, mein Blatt ist zu klein. Ich höre was du nicht siehst. Nee, wir spielen jetzt Stadtland. Okay. Irgendwas. Aber dann darf nur die Hälfte von uns Kategorien kriegen. Ja. Sonst wird das zu lang. Ja. Und ja, mag sein, dass wir langweiler sind. Ach, du willst... Scheiße. Du. Okay. Stefan, du bist schuld. Wer hat das so ein angenehmes 50 Hertz Brumm? Das ist wirklich angenehm. Nee. Hat jemand die Mikrowelle angelaufen? Ja. Wollte gerade sagen, das ist glaube ich mein Mikrowellenproblem. Oh Gott. Ich habe den diese Woche angeschrien. Ich konnte nicht mehr anders. Er saß vor mir und sagte, ach, die behaupten, die schmeißen da Dreck in die illegal eingeführten Kippen. Das ist doch wohl garantiert nicht wahr. Und als er mir ankam mit, das ist nicht wahr, musste ich schreien. Okay. So. Ich muss mir jetzt mal einen zweiten Zettel holen. Macht mal kurz nichts. Ich auch. Okay, wir dann machen wir also nichts. Wir machen nichts. Wie macht man nichts? Oh, das kann ich. Jetzt habe ich so viel Zettel jetzt. So. Kannst du uns das erklären, wie man das macht? Wie man, ich kann sogar ein ganzes Wochenende nichts machen. Wenn ich echt? Mit einer Arbeit, das geht. Ich kann noch viel mehr länger nichts machen. So, also wir haben jetzt hier Stadt. Ich habe ja eine ganze Weile nichts gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht mehr so richtig, was ich da gemacht habe. Ach übrigens, weil Alex wollte wissen, meine Geschichte aus dem Möbelhaus mit den vier großen Buchstaben. Ja. Ich habe mich entschieden, dass Frau Lyrik hässliche Beine hat und deswegen Herr Skebi jetzt mit dem Fuß Rott bei mir wohnt. So. What? Jetzt hat sie bestimmt irgendwo einen Schläfer aktiviert. Oh. Watch the news. Ja. So, dann darf sie. Ich habe hässliche Beine, deswegen darf sie nicht bei mir wohnen. Und deswegen habe ich Herrn Skibi genommen. Okay, Stefan, kannst du vielleicht eher eine Kategorie für uns mal so beisteuern? Mikrowellengericht. Was? Das ist ein Land. Das ist ein Land. Wir haben jetzt die Kategorie Stadt, Land, Mikrowellengericht. Also Zeug, was man in irgendeiner Weise in der Mikrowelle warm machen kann. Also Essen. Wir sind gerade dabei, sie zu finden. Wir sind bis jetzt bei Stadt, Land, Mikrowellengericht. René hat es ja... Man muss ein YouTube-Video finden, in dem, was in der Mikrowelle warm gemacht wird. Also ich kann das beweisen bei jedem, weil es gibt zu allem ein YouTube-Video. Ich kann da Frosch hinschreiben und es wird zu geben. Ja, eben. René. Ich hätte gerne eine Todesart. Todesart. Todesart? Ja, wie man stirbt. Ja. Bei unheimlich an... Mordwaffe? Nee. Nein, Todesursache. Sowas ja. Wie Spieleabend. Das ist Leberreim. Ja Ursache. Sowas wie Leberreim, genau. Ich hab ganz, ganz schlimm Leberreim. Könntest du da was machen? Hat der Dennis denn auch eine Kategorie für uns? Ein elektronisches Gerät. Also ein elektronisches, kein elektrisches, gell? Elektrobier. Elektrisch, darf ich mir aussuchen? Du kannst nach dem K den Punkt setzen. Okay, dann mache ich ein Elektpunktgerät. Gut. Ein ja, weil das ist schon nämlich ein Unterschied, ist es nämlich. Ja, Frau Schlau. Nee. Hat denn der Thomas nee. Auch eine Kategorie nee, für uns? Frau Schlau, nee. Thomas? So, ich brauche eine Kategorie, sagst du? Ja, ja. Dann mache ich alkoholische Getränke. Alk, das kann man schön abkürzen, danke. Ja. Vielleicht passt jetzt doch noch alles auf mein Blatt drauf. Ja. Ja, du brauchst aber trotzdem Platz, um irgendwas hinzuschreiben. Ich will eine Farbe. Mhm. Langweilig. Ist mir wurscht. Ja. Flo? Körperteil. Ich nehme Körperteil, gefällt mir. Also ich habe noch für eins Platz. Nee, du musst noch Platz haben für mehr. Musst du dann so ein Blatt runterschieben oder unten weiterschreiben? Wie, ich kann maximal noch drei. Ich kann alles. So. Ich kann einfach rauszoomen. Els Botto? Also wenn sich sonst keiner traut, dann nehme ich halt die Pornotitel. Gut. Langweilig. Perlein, was ist denn deine Kategorie? Ich nehme nochmal die Mordwaffe. Heute ist auch alles drin. Meine Fresse, wird das nicht. Kann man die nicht vielleicht mit der Todesart fusionieren? Nein. Ja, kann man. Das ist das gleiche Wort, aber irgendwas anderes. So, okay. Dann haben wir noch zwei. Der Loki und ich. Jo. Ach du Scheiße, ich hab noch da eins. Das hab ich schon ausgesucht, das ist schon weg. Wünscht sich einer von euch die Punkte, bitte? Dann kann ja der Loki sich jetzt die Punkte nehmen und ich nehme hinten dran noch eine Kategorie. Ich freue mich gerade, dass ich zwei Displays habe. Das denkst du, wenn ihr die Klopapierrolle geholt habt, passt alles drauf. Würdest du mir das die Blätter dann übersenden? Hat der Loki jetzt einfach ausgesetzt? Nicht Altgetränk. Nicht Altgetränk. Non-Alkid. Und woher sollten wir sowas kennen? Und ich nehme das Fluchtfahrzeug. Ja, das wird ja eine spannende Runde dann. Ja. Ungefähr anderthalb Stunden und eine Runde dauert eineinhalb Stunden. Ja, heute mal kurze Frage. Mit ein bisschen Überlänge. Bei dem nicht-alkoholischen Getränk zählt da dann ein nachgestelltes Komma Virgin? Nein. Virgin. Like a Virgin. Der Stefan sagt A, der Renne sagt Stopp. Stopp. Ich muss schon erst aussagen. kannst du rückwärts sehen. Ah. Na, ich muss ja. Ah. Oh, Stefan, stopp. I. Oh, jetzt dafür bist du im Fluss, ihr Spasten. Super. Hättest du ja Fluss als Kategorie nehmen können. Ja, toll, danke. Weil sie niemand sagt, was, und sie lacht. Ist ja auch lustig. Oh mein Gott. Scheiße, ich habe überall nur I stehen. Bei mir steht da schon ein bisschen Einzige, mehr. Das Einzige, was ich habe, ist ein nicht-alkoholisches Getränk. Das ist doch echt ätzend. Bei mir ist schon jemand gestorben. Wer brummt denn da gerade so fürchterlich schon wieder? Mir fällt gar nichts ein. Ich hab ein bisschen was. Mir fehlen nur noch irgendwie ein paar. Aber ich finde nichts Elektronisches mit I. Da habe ich was. Wollen wir tauschen? Warum hast du zwei? Nee, ich hab jetzt auch was. Aber gibt's Körperteile mit I? Ich überlege noch. Stopp. Ach. Oh. Okay, ich bin ganz toll bei dem Spiel, bin ich super. Ach, du auch? Spüre ich da einen Hauch Ironie? Nein, nein, ist alles total ernst. Oh Mann. Innsbruck. Hab's auch. Ingolstadt. Innsbruck. Wie war das? 20-10-5, ne? Ja. Isengard. Isengard, das duldet nicht. Oh. Sehen? Nein, duldet gar nicht. Wieso denn nicht? Doch, das ist kreativ. Lass ihn. Ja, eben. Ja, also. Gut, dann güldet ihr. Ach so, solche Worte gelten auch. Na gut, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hier bin. Ja, also bei meinem Land steht hier Indie. Ich nehme an, ich meinte Indien. Ja, genau. Ich hab da Irak. Ich hab auch Irak. Italien. Na, Israel? Ich hab ja, Israel. Bei meinem Italien? Ich hab Island. Keine ich habe Indonesien, also keine Italien. Oh. Ich habe Ina. Oh. Nee, so. Beim Pornotitel. Ja. Mein Mikrowellengericht ist ein Ingwer-Schnitzel und wenn es das nicht gibt, mache ich das morgen. Und bei mir gibt es ein Ingwer-Hähnchen. Bei mir Ingwer-Kompott. Oh Mann, oh, wenn ich das gewusst hätte. Indisches Curry. Gibt's Instant-Nudeln. Ein indisches Curry, wie geil, Instant-Nudeln ist auch cool. Bei mir gibt's Iltis-Huden. Körperteil. Oder als Todesart. Nee, meine Todesart ist Implosion. Ja. Komma spontane. Ja, natürlich. Iltisbiss. Meine Todesart ist ins Wasser gehen. Ah, das ist immer sehr dramatisch. Wie ist der gestorben? Nein. Erst ins Wasser gegangen. Genau. Ich habe Inkontinenz. Das ist keine Todesart. Bitte? Nee. Weißt du, wie viel... Das war ohne Scheiß. Stopp. Weißt du, wie viele Omas schon auf dem Heizige gestorben sind, weil sie sich eingenässt haben? Kein Spaß. Das ist nicht dein Ernst. Nee, das ist mein absoluter Ernst. Deswegen haben die Dinger ja heutzutage auch alle Sicherungen und sie sterben dabei nicht mehr. Ja, aber sie sind dabei gestorben. Die Dinger sterben nicht mehr. Mit Dingern bezeichnet. Die Inquisition ist ja auch eine Todesart, aber sie ist halt nicht mehr modern, aber sie ist noch, es ist eine Todesart. Ja. Genau, also wegen Inkontinenz. Ich hab da übrigens Inzucht. Nee, ist klar, da stirbt man dran. Ja, wenn du das lang genug betreibst, dann schon. Ja, wenn du es ungefähr 100 Jahre betreibst, dann stirbst du bestimmt irgendwann. Guck ich dir England an. Die leben doch noch. Also dem Fritzel geht's, glaube ich, noch ganz gut. Guck dir doch das Saarland an. Ja, wollte gerade sagen, also das Saarland ist da ist der beste Beispiel. Die drei Einwohner müssen ja untereinander irgendwie Kinder machen, ne? Und eine Generation. Sonst will ja keiner. Drei Einwohner. Nein, das sind mehr. Ich glaube, wir haben Saarländer in der Zuhörerschaft. Wollt ihr nochmal Entschuldigung sagen? Nicht mehr. Dennis, ich hab's probiert. Office, oder? Dennis. Ich hab mich schon hier beim Philipp entschuldigt auch. Quasi. Aber ja. Aber er hat ja auch schon direkt gesagt, seine Freundin möchte nicht, dass wir vorbeikommen. Einer von uns ist ja auch Wrestler, ne? Ich glaube, er möchte nicht, dass wir zu seiner Freundin kommen. Nee, der ist nicht Wrestler, oder. Der ist das mit dem Wrestling. Oder in seiner Freundin kommen. Könnte auch sein. Ich habe hier elektronische Innenraumbeleuchtung. Was für ein Ding? Innenraumbeleuchtung. iPod. Ich auch. Ich habe da iPad. Weil iPod wird auch mit E geschrieben. Ich hab den Iltis-Epilierer. Ich erkenne dein Muster. Dann hat das Internet. Oh, aber das Internet ist doch kein Gerät. Naja. Moment, also wenn man IT-Crowds glauben kann, und das kann man auf jeden Fall, dann ist das Internet ein Gerät. Ich hätte gerne 3 Pfund. Gerät. 3 Pfund Internet. Kaufst du deine elektrischen Geräte immer im Pfund? Ja. 3 Pfund Radio. Aber hast du den Iltis Epilierer auch bei Mordwaffe? Nee. Ich hätte bei alkoholisch Ingwer-Schnaps. Ah, ich auch. Ich auch. Oh. Ich hab irischer Whisky. Ich hab Irish Coffee. Oh. Ich hab da auch. Man unterstellt uns was. Nee. Körperteil habe ich keins. Körperteil haben wir doch nicht sofort. Ach nein, da war noch eine Farbe. Hoppala, Indigo steht hier. Ja, haben wir wohl alle. Nein, ich habe Indigo. Moment, ich habe Infrarot. Oh. Ich habe Indigo-Rot, was mache ich falsch? Igelbraun. Igelbraun. Naja, das typische Igelbraun, natürlich. Ja. Ist klar. Dann habe ich jetzt halt kein Körperteil. Oder hat irgendjemand noch eine Farbe? Nee. Ich habe kein Körperteil Iris. Oh. Sonst keiner? Iris habe ich auch. Das Geile ist, dass mir das im Teil vom Pornotitel dann vorgekommen ist. Iris. Ich habe Innereien, aber das ist... Was denn? Ja, ja, so beides ist mir. Doch. Pornotitel habe ich in and out and in and out and in and out and in and out. Okay. Auf mir, dann ist es ähnlich. Ganz fein, dran habe ich mich. In der Scheune lässt sich's gut. Unbewussterweise habe ich als Bottos meiste Antworten dann zusammengefasst und mein Pronotitel ist Iris Iltis. Nein. Hinten in den Interhintern. Das ist doch mal schön, ja, Indiana Jones heißt. Also ich habe Indiana Jones. Ich habe Inges heißer Atem. Super, jetzt sagt keiner mehr was. Was? Wir lesen ja, die alle nach. Wir bestellen die gerade alle. Die Handlung? Mordwaffe habe ich übrigens auch keine. Ich habe auch keine Mordwaffe. Ich habe Igelstacheln. Oh mein Gott, er ist mit einem Igel ermordet worden. Ich habe das Iltis. Totgeschlagen. Nee, weil das ist mit aus Indien. Ja? Nee, das ist ganz, also in Indien eine ganz umgängliche Todesart. Er ist geiltest worden. Ja, man muss das Iltis nur vorher mit Tollwut infizieren. Okay. Geht das quasi von selbst. Das Iltis. Das Töten. Ich steig mal um zum Nicht-Alkohol Ingwertee. Ja. Na, hab ich auch. Ich hab da Isostar. It's got electrolytes! Ich hab auch Ingwertee, ja. Ich hätte Ingwer-Saft, aber der schmeckt nicht. Macht ja nix. Ich glaub, ihr wollt mal zuhören, ich hab da nix. Und mein Fluchtfahrzeug sind Inliners. Oh. Iltis. Iltis, natürlich. Das Fluchtfahrzeug, worauf die meisten wirklich bauen. Ja, das Iltis. Natürlich. Das Räder-Iltis vor allen Dingen. Wobei der Iltis und der Igel, gleich danach. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es in der Bundeswehr sicher bestimmt irgendein Gefährt gibt, das Iltis heißt. Das gibt es. Sein. Gibt es. Ich hab die Setter. Also Spotto flüchtet allein. Klar. Ich teile doch meine Beute nicht. Ich muss mir gerade mal die Namen aus der anderen Tabelle rüber kopieren. Der René sagt dann A und der Dennis dann irgendwann, wenn er Lust hat, stopp. Oder, ach nee, der Dennis, wer wollte raus? Dennis oder Thomas? Nee, Thomas. Sagen wir Thomas wollten wir vielleicht erstmal noch verabschieden, oder? Ja, soll ich dann noch Stopp noch sagen, dass er gleich losgehen könnte, dass er ein fließender Übergang ist? Nee, der Dennis müsste ja dann. Aber der Thomas und ich können ja jetzt noch machen, weil der Thomas ist ja jetzt weg. Ja, aber der René muss ja jetzt. Nee, wir sagen jetzt erst dem Thomas tschüss. Thomas, René, du musst jetzt weiterzählen. Oh, bis bald. Ja. Grüße an die Familie und bald wiederkommen und so. Ja, stopp. Grüße, stopp. Tudulu. Scheiße. Was? Stopp. Scheiße. Irgendwas bei ST war da grad. Stopp sagen. Stopp. Was? Gustav. Baby, gib uns. Was? Nochmal. Wie grün. Geh wie grün. Ich kann dann gleich mal bei Farbe eintragen. Okay. Oh. Es ist ja schwer, ein Wort zu sagen, was da nicht reinpasst in die Kategorien, ne? Nico Wengel ist ja ganz kreativ, mein. Oh. Es gibt doch diese Stadt mit G, ne? Ja, natürlich. Ja, kennt ihr doch. Muss ich da einfach nur G hinschreiben und ihr wisst dann nachher, was ich gemeint habe. Okay, Gürtelrose ist kein Körperteil. Gehirn, hörst du bitte auf, so einen Unsinn auszuspucken? Oh mein Gott. Ah, oh, so schön. Stopp. Oh, komm. What? Ich hab noch was? Porno. Manu. Wie, du fängst nicht hinten an? Oft sagt, oder? Was? Ich hab noch nicht mein Porno. Das sind Sätze, die man nicht so oft sagt. Das ist richtig. Das sage ich nur hier. Ich sag hier viele Sätze, die ich sonst nie sage. Klar. Logisch. Passt doch. Wie schön. Ich hab Gifhorn als Stadt. Greifswald. Ich hab keine Stadt. Ich hab Genf. Genf hab ich auch. Mein Gott, Jens, wo es sagt. Günzburg. Mein Gott. Hat doch niemand Gera? Nein. Hab ich. Hast Gera. Mann. Und jetzt die Länder. Grüchenland. Grübchenland? Ich hab Ghana. Land. Hab ich auch. Ich hab Germanien. Grönland. Germanien. Großbritannien. Georgien. Wollen wir den René noch ein paar Minuspunkte überhelfen? Ja. Finde ich auch. Wieso? Das war doch kreativ. Ja, eben. Ey, vorhin war Isengard schon kreativ. Stimmt, ja. Isengard war cool. Hallo, ich bin hier in einer Reihe, okay? Aber dann hätte man doch jetzt bei Land eigentlich auch Gondor nehmen können, oder? Gondor ja, hätte man nehmen können, ja. Ich habe kein Mikrowellengericht. Ich habe das Gurkenkratzer. Krateng. Krateng. Krateng. Krateng. Ich hab das Gyros. Oh. Ich hab da Garnelenspieße. Außer Mikrowelle. Ja, schmeckt ein bisschen scheiße, aber darum geht's ja nicht. Ja, völlig egal. Einfach Gulasch. Ich konnte mir nicht entscheiden zwischen gar nichts und Gaumenschmaus. Gar nichts. Bei meiner Todesart werdet ihr mir bestimmt sagen, gilt nicht. Ich hab da Garen. Ich hab Grillen, das würde gilt. Okay. meintest du, ist wunderbar, weil ich hab Gicht und das zählt dann auch. Meintest du mit Grillen jetzt die Garungsart oder die Tierchen? Die Garungsart. Also ich hab da was total häufiges, Gummipuppenexplosion. Ah, oh ja. Das ist mir auch schon mal passiert, ich bin nicht dran gestorben. Schwein gehabt. Oder bin ich vielleicht dran gestorben? Ich weiß es gar nicht. Ich hab da gerade in der Hölle gelandet, sonst wärst du nicht hier. Ja, wir sind alles ja eh plus Stimmen in Alex' Kopf und von daher... Richtig, ganz egal, ne? Eben. Ist unerheblich für die Black Story. Ich hab als Todesart Geschichte-Leistungskurs. Das bei PowerPoint. Ich hab Gonorrhoe. Gonorrhoe. Ja. Da würde ich aber echt mal zum Arzt mit, also. Gumara zählt nicht? Nein. Ich hab nix. Ich hab gehängt. Weiß nicht, ob ich das schon. Ich auch. Ja. Gehängt? Ja. Ich hab schon dreimal gesagt, dass ich irgendwelche seltsamen Sachen habe. Ich hab nur eins davon. Bei elektrisches Gerät. Jung. Will noch jemand? Ja. Bei elektrisches Gerät habe ich der Gerät, also Gerät quasi. Der. Gerät, der? Das ja, ich Gerät. Komma der. Ja, was? Nein, hast du nicht, oder? Doch, hab ich. Ich hab Gartenschere. Ist das ein elektrisches Gerät? Kann man eine elektrische Gartenschere kaufen? Ich glaube schon. Schon, das ist dann aber die elektrische Gartenschere. Gartenschere, elektrisch. Ja, aber wenn Gerät, der gilt auch Gartenschere, elektrisch. Danke, Flo. Kennt ihr die Wunderhake 3000? Ihr guckt zu viel fern. Die Schwester von der goldenen Gartenkralle, ne? Ja, ihr schaut zu viel fern. Ich glaube auch. Also ich habe einen Gameboy. Ich habe den Gartenschlauch auf Roller. Was? Elektrisch. Ja. Okay. Wenn es die Gartenschere gibt, gibt es auch den Garten. Ich habe ja einen Angestellten für den Garten Gartenschlauch aufzurollen. Das nennt sich Nachwuchs. Kind. Da. Kind. Kind, genau. Sind wir schon bei Alk mit Gin? Wir sind bei Gin natürlich. Ja, Gin natürlich. Boah, beim Gin Gericht wollte ich Gammelhammel machen. Nein, scheiße. Ha. Ich hab Gin Tonic. Haha. Ich hab da nichts. Guckenwein. Krok. Krok. Aber dann der richtige. Aus der Scumbar. Okay, wenn ihr das sagt. Was habt ihr bei Farbe? Natürlich grün, hast du doch. Ja, gemacht. Natürlich. Nein, ich hab grau genommen. Ich hab gelb. Oh, scheint, ich wollte gerade fragen, ob niemand gelb hat. Hm. Ich hab das Spritzengrün. Aha. Da solltest du auch vielleicht zum Arzt gehen, ja. Und beim nächsten Mal Körperteil spuckte mein Gehirn Gabel aus. Ich hab's mal nicht hingeschrieben. Aber du hättest ja auch bei Körperteil einfach Gehirn nehmen können. Ja, ja, das war aber nicht drin. Ich hab mal das Gehänge. Ich hab beim Körperteil hab ich die Gänsestopfleber. Was? Hä? Hä? Ja. Kennt ihr nicht? Was ist denn für ein Körperteil? Naja, es war eine ganz gestopfte Leber, also die werden dann gefüttert und gemessen. Aber das ist kein Körperteil, das ist eine Leber. Bei der ganz. Die Leber ist ja wohl ein Körperteil. Ja, und wer das behauptet, also der hat ja keine Ahnung, Anatomie, ne? Die Leber ist von einem Stefan. Nein, lass es einfach gelten. Gehört, ich hab die Gonade. Den wen? Gonade. Ist das der Bruder von Ponade oder? Ponade, auch Keimdrüse oder Geschlechtsdrüse genannt, ist jenes Mann. Geschlechtsorgan, in dem einige Sexualhormone und sämtliche Keimzellen. Wenn man in Wikipedia geht, dann gültet das nicht, Elsport, und dafür kriegt man Minuspunkte wie der René. Das war ja nur nachträglich. Ach so, Weil ich wusste, dass ihr das, ihr ungebildetes Pack, das natürlich. Mein Porno ist. Ich als Sporto den ganze Woche über für alle Buchstaben in allen nur erwähnlichen Kategorien. Moment. Onkel Erwin? Was? Hui, Telefon. Was jetzt schon um 8:30? Ja, Rita. Ja, Rita, du hast hier gerade Spieleabend. Kann ich dich in circa. Eine halbe Stunde? Ja, halbe Stunde reicht. Oh. Ja, ich kann dich in einer halben Stunde nochmal anrufen. Bist du denn noch wach? Bitte? Wird dann schon. Ja, okay, dann rufe ich dich in einer halben Stunde mal an. Schönen Gruß. Na? Okay, bis gleich. Tschüss. Nee, das war nicht Onkel Erwin, das war Rita. Ja. Wie geht's denn, Onkel Erwin? Keine Ahnung, ich muss ihn unbedingt mal anrufen. Wollen wir ihn mal anrufen? Oh, nee. Wenn die jetzt nicht fit sind, dann mag ich nicht. Nee. Aber ich rufe ihn jetzt in den nächsten Tagen mal an und dann... Mach mal und grüß schön. Und wenn die wieder fit sind, rufen wir auch gerne mal wieder durch. Ja, genau. Aha. So, ja. So, weil wir gerade bei Onkel Erwin waren... Beim Körperteil. Da hab ich... Was hab ich denn da eigentlich? Keine Ahnung. Hier, ach so, Gehirn. Ach! Ja, das gehört natürlich, ne? Ja. Hat wirklich niemand den G-Punkt? Ich dachte, nee. 10 Punkte. Den gibt's auch nicht. Ja. Doch, der liegt auf der weiblichen Prostata. Ja. Ich so. Ja. Ich würde ihn dir ja zeigen, aber dann hast du ja wieder nur komische und so. Nee, nee. Wir. Alle anderen Male. Ja, nicht heute, okay? Warte mal, ich baue mal hier kurz die Digicam hier auf. Nee. Nee, ich glaub, Alex, nee. Nicht gut. Nee, gebt ihr mal bitte was Spitze oder so. Hallo. Gibt was zum Trinken? Mein Porno ist übrigens geil, Ausrufezeichen. Meiner ist geile Sau. Ah. Wie bitte? Geh ficken. Was? Geh ficken. Geh ficken. Vom G-Punkt direkt zum G-Ficken. Ja. Entschuldigung. Mein Porno-Titel ist Good Boy Lenin. Ich gehe mal davon aus, dass den keiner gerade hat. Ach was. Ich hab Gummi. Ich habe einen kleinen SM-Film, geh mir auf den Sack, Schatz. Au. Ich habe natürlich nix. Viel zu brav für sowas. So, nicht alkoholische Getränke habe ich. Nein, die Mordwaffe fehlt noch, Bärlein. Oh, sorry, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Scheiße. Gartenschippe. Gewehr. Gürtel. Gusseiserne Pfanne. Gartenschere. Elektrische? Nee. Ist auch schön. Ja, ich meine die Gartenschere. Die würde ja mit E anfangen. Ah, stimmt. Ja, Geranie, habe ich schon gesagt. Wie tötet man einen Menschen mit einer Geranie? Langsam. Langsam. Wir haben sie unheimlich scharfkantig. Langsam. Die scharfkantigen Geranien. Na klar. Wenn du die Geranien Topf genommen hättest, ne? Das wäre dann zu einfach. Ja. Wobei so eine Tonne Geranien. Ja. Läuft die Maße an, was? Das ist sehr schön. Dann das nicht alkoholische Getränk. Grüner Tee. Ja. Ich hab den Gurkensaft. Ich hab hier nur Grüntee stehen, ist das was anderes? Ja, nichts anderes. Nein. Ich hab da Ginger Ale. Ginger Ale, sehr schön. Ich hab auch Ginger Ale. Oh, verdammt. Wenn sie meinen Krieg 10 Punkte hat, niemand? Nein. Da kriegt man noch 20. Nee, 10. Ach so, nee, 10, mein Gott, 10. Ich habe ja völlig falsch gerechnet. Na, ach so? Ich verliere eh. Ach, 20 gibt's nur, wenn man ganz alleine einen. Wenn man ganz ja, alleine richtig. Ein einziges. Und die anderen halt gar nichts haben. Ja, richtig. Oh, dann habe ich mich komplett verrechnet. Ich auch. Ich habe jetzt überall, wo ich 20 stehen habe, jetzt noch 10 stehen. Ich flüchte übrigens mit dem Gabelstapler. Und ich mit dem G-Wagen. Mit dem Gehwagen und der Gehhilfe, sehr schön. Fast so schön wie mit dem Gabelstapler. Dein Gehilfe? Ja. Mit dem Gehilfen, natürlich. Der Gehilfe. Der Fluchtgehilfe. Der Fluchtgehilfe, Gehilfe, ja. Ich habe bei mir einen Gasballon. Oh, da gibt sich doch einer Mühe, man merkt das, Dennis. Ja. Hallo, Mr. Fogg. Ich flüchte auf eine Gans. Gans ist auch sehr schön. Nicht so für die Gans, aber. Ja, die rollt dann vor allem auch schön. Meine Rechnung ist irgendwie komplett jetzt. Naja, wir kommen ja. Wollen wir noch mal ganz kurz Diamant verzweifeln? Ja, bitte. Was sollen wir spielen? Ja, nein, verzweifeln. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Was für eine gute Wahl. Ach, Dennis, kann ich mit dir kommen? Ich habe mir jetzt hier so viele Pornotitel aufgeschrieben, die muss ich jetzt erstmal runterladen, sonst fällt gar nicht mehr ins Bett. Na dann, Dennis. Euch noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ja? Tschüssi. Ja, einfach wiederkommen. Pass auf wegen Tennisarm. Ja, ich bin ja beidhändig, ne? Er hat ja auch deinen Dennisarm. Ja. Tschüss. Tschüss. So, langsam verlassen sie uns. Ja. Na denn, Wollen wir wirklich ja nein schwarz-weiß spielen? Ja. Wollen wir nicht lieber irgendwas sein oder so? Ja. Doch, wir wollen lieber was sein. Wir wollen was sein. Okay. Ja, wir wollen was sein. Lass uns was sein. Okay. Ich bin was. Yay. Oh, was Yay. Denn, was denn? Ja, ich bin auch was, nämlich kurz weg. Ich bin was, ich bin kurz weg. Ja, dann ist er halt kurz weg. Also auch schön, auf Twitter kommt gerade vor einer Minute die Frage rein, Spiele haben schon angefangen? Ja, gleich zu Ende. So, wer will denn zuerst was sein? Warum habe ich das Spiel? Also, wir spielen das folgendermaßen, dass irgendjemand sich ausdenkt, dass er irgendwas ist. Zum Beispiel beliebt. Irgendwas, irgendwer. Und die Fragen dürfen nur mit Ja oder Nein beantwortbar sein. Und ja, wenn du halt als Fragen dann Nein kassierst, dann wird weitergegeben. Und wenn du ein Ja bekommst, dann darfst du weiterraten. Also weiterfragen, der halt da was ist. Okay, doch. Und nach der zweiten Frage sagt Alex, ich kenne das nicht. Ja, stimmt, das ist eine Sonderregelung. Dann fange ich nämlich jetzt an und bin was. Und ich bin wieder was aus dem Wald. Aha. Du bist ein Igelschnäuzchen. Was? Stefan darf anfangen. Bist du lebendig? Ja. Bist du ein Tier? Ich bin kein Tier, nein. Dann ist jetzt der Rene vor. Bei Hotzenplotz. René, du bist sehr leise. Ja. René? Ach, der nee, hat ja gesagt, er ist gerade weg. René, das war Spotto, der sehr leise ist. Ja, und René ist ganz leise. Weg. Dann bin nämlich ich dran, weil wenn Dennis und Thomas nämlich schon weg sind, dann darf ich. Das hast du sehr richtig erkannt, du kriegst ein Bienchen. Und ein Stern. Und Schlitzern. Na, wir wollen dich gleich übertreiben. Oh, was? Naja, komm, ein Bienchen reicht. Oh, aber das glitzert. Okay, ein Glitzerbienchen. Ah, ein Glitzi. Glitzi. also, ich hätte gerne ein E. Ach nein. Bist du eine Pflanze? Ich bin keine Pflanze. Kein Tier. Dann ist jetzt Flo dran. Lebendig, keine Pflanze, kein Tier? Richtig. Du bist der brennende Jäger auf dem Baum. Nein. Das macht's doch jetzt eigentlich einfach. Kein Tier. Mhm. Du bist aber kein Mensch. Richtig. Hä? Genau das. Du bist ein Pilz. Richtig. Ich bin kein einzelner Pilz. Ein Schimmelpilz. Du bist Schimmel. Nein, ich bin kein Schimmel. Ich bin kein einzelner Pilz. Ein Fliegenpilz. Ich bin kein einzelner Pilz. Du bist Fliegenpilze. Du bist eine Pilzmischung. Ihr seid doof, nein. Du bist eine Cremesuppe. Ich lebe! Loki ist dran. Im Wald. Im Wald, kein einzelner Pilz. Und sie lebt im Wald, damit sie nicht so auffällt. Warum ist eigentlich, bin ich nicht nach Florian? Ja. Weil Elspoto, Weil Loki gemeint hat, es ist egal, ob Elspoto und Bärlein noch zwischen ihm sind. Nee, ich wurde gerade aufgerufen, deswegen, ich hatte nicht durchzugehen. Ah. Entschuldigung. Ich glaube, die Melone hat was gegen mich. Nee, ich habe ja Bärlein auch ausgelassen. Ja, gegen die hast du halt auch was. Melone hat was. Nein, das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich habe einfach nur... Die Bärlein war nur Kollateralschaden. Entschuldigung. Spaß, Spotto. Wir werden gemobbt. Ja. Elspotto. Gewischmobbt. Moment. Du bist doch sicher irgendwas, eine Kinderbuch- oder Film- oder Serienfigur, richtig? Nein, ich lebe und ich bin im Wald. Ich löse auf, ich bin ein Hexenkreis. Wenn ihr nicht drauf kommt, was kein einzelner Pilz ist, Menno. Ich doch gesagt. Aber ich habe gedacht, wir müssten jetzt die Sorte raten. Nein. Und dann in die Mehrzahl setzen, wie Hallimachen. Kann man dich essen? Ich weiß nicht, Hexenkreise gibt es, glaube ich, aus verschiedensten Pilzen. Aber ich habe gerade gelöst, damit ihr irgendwie jetzt noch ein bisschen weitermachen was könnt. Was genau ist ein Hexenkreis? Ganz ein Kreis von Pilzen. So. Im Wald bin ich total häufig. Stefan, weißt du denn auch schon, was du sein willst oder wer du sein willst? Nein. Dann wäre der René vielleicht eine Ahnung, oder ist er noch nicht wieder da? Promelone, weißt du denn schon, was du sein willst? Ja. Ich bin ein Fluchtfahrzeug. Ganz. Das ist, glaube ich. Beides falsch. Inliner. Nein. Ein Rollator. Nein. Okay, jetzt fangen wir mal ordentlich an zu rechnen, zu raten. Flo ist dran. Läufst du mit Benzin? Nein. Otto. Du wirst mit Muskelkraft angetrieben. Eustache. Du hast mindestens 2 Räder. Richtig. Du hast aber auch mehr als 2 Räder. Das ist auch richtig. Nämlich 4. Aber vollkommen richtig. Tritt man, um dich anzutreiben? Exakt. Okay, bist du ein... Das Auto von Fred Feuerstein. Ich hatte nur 2 Räder. Das finde ich sehr cool. Ich will, glaube ich, jetzt das sein. Kann ich mich noch umentscheiden? Das finde ich cool. Natürlich hättest du jetzt sagen können, richtig, und dann hätte er nichts. Bist ja richtig, hey! Gelöst! Nein, schade. Nein, das ist, bin ich nicht, aber das wäre natürlich noch viel cooler. Bist du ein Skateboard? Ja. Oh. Ist auch schon cool. Nee, nicht mehr. Ich war so bei den Bobby Cars. Ein Bobby Cars. Ich hatte überlegt, wie die Dinger heißen. Go-Kart, wie die man treten kann. Ja, das hatte ich auch im Kopf. Weiß der Flo denn schon, was er sein will? Ja. Irgendwas aus der Natur. Oh. Der Frühling. Sieht aus wie der Frühling. Wir kennen nur deine rot umrandeten Augen und seit heute bist du ja ein Käfer. Wie Kafkaesk. Ja. Du bist kein Mensch. Ich bin kein Mensch, richtig. Du bist auch kein Tier. Ich bin auch kein Tier. Du bist eine Pflanze. Ich bin eine Pflanze. Wird das jetzt so eine Hypnotisierung? Als nächstes kommt dann, du bist ein Krapfen. Du bist ein Krapfen. Ich bin ein Krapfen, ich bin ein Krapfen. Du bist der Punkte, nach dem wir suchen. Nein, ich bin der Punkte, nach dem wir suchen. Nein, das... Nuts. Ist das ein Alarm? Bist du aus unserem mitteleuropäischen Raum? Ja. Mhm. Könnte man dich auch ins Haus mit reinnehmen? Du kannst mich reinnehmen, aber ich wachs da nicht so gut. Ja, aber du bist jetzt kein Mammutbaum. Ich bin kein Mammutbaum. Aber ins Haus mit reinnehmen würde ich jetzt eigentlich nicht, nein. Du bist ein Kaktus. Nein. Der mitteleuropäische Kaktus. Also schon. Das gibt alles. Klar, die wachsen doch im Baumarkt, oder nicht? Ja. Und im Ikea auch. Unten. Und draußen am Balkon, hollari, hollari. Bei Ikea würde ich dir in dem Bällchenbad wachsen lassen, aber das ist nicht die Frage. Holle die. Ja, wer ist denn nach mir dran? Nach dieser Notation hier, Bärlein. Okay, du bist eine Pflanze, kein Mensch. Eine Hauspflanze, kein Kaktus. Ich habe keine Ahnung mehr. Nee, das muss Alex sagen, sonst ist das. Ach so. Alex? Ich weiß nicht. Hast du eine Rinde? Nein, ich habe keine Rinde. Sicher schade. Aber das wäre jetzt auch eigentlich erstmal noch irgendwie der Loki und ich dran gewesen. Loki wäre dran, ja. Und ja, dann wäre auch noch der Stefan sagen. Dran gewesen. Kommt, hab ich schon gehabt, wo du vor? Kommst du im Wald vor? Ich bin keine Waldpflanze, nein. Alex? Ich gebe euch einen Hinweis. 100 Gramm von mir enthalten 4,28 Gramm Eiweiß. What? Ich habe nicht gesagt, das ist ein sinnvoller Hinweis. Spinat. Nein. Ach, Eiweiß. Alex, du bist, glaube ich. Ja, aber jetzt bin ich völlig raus. Das war, glaube ich, Absicht. Ja. Das war jetzt aber auch nicht schwer. Bist du eine Tofu-Pflanze? Gib an Stefan ab. Die Tofu-Pflanze, genau. Genau, das ist die Nahrung für das Tofu-Tier. Richtig, ja. Und neben der Tofu-Pflanze steht das Currybäumchen. Genau. Nein. bist du eine Sojabohne? Nein. Weil wir gerade bei dem... bei dem Tofu waren, ja. Ja. So, René, jetzt darfst du. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Während ich hier meinen Artikel über Lady Gaga lese, muss ich natürlich jetzt noch eine unglaublich kreative Frage entwickeln. Aber warum liest du einfach wieder laut irgendwelche Artikel über Lady Gaga? Über inzwischen nicht mehr relevante, ne? Genau. Weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja ein, bist du ein, ein Essbar, ja, bist du wohl. Ja, ich bin ein Gemüse. Bist du denn wohl? bist du denn ein grünes Gemüse? Ja. Kennst du wieder nichts, ne? Grünkohl. Ja, ich bin Grünkohl. Aber mehr jetzt. Nee, oder? Das doch. Gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Hab ich auch schon gehört. Hab ich, glaube ich, sogar schon gegessen. Ich hab noch nie Grünkohl gegessen. Ja, besser so. Das ist bei uns in Bayern nicht so verbreitet. Das Problem an Grünkohl ist es, dass das fürchterlich viele Bitterstoffe hat und ich dass es mit Pinkel gereicht wird. Ja. Falsch gebacken. Ich weiß überhaupt nicht, was Pinkel ist, es klingt aber das komisch. Ist Pinkel ist einfach nur eine Mettwurst. Nee, nicht einfach nur, das ist eine Mettwurst, aus der alles Gute rausgezogen wurde. Dr. Mettwurst. Ich bin jetzt aber übrigens auch doch noch wer. Ah, Stefan ist wer. Das du ist bist schön. Aber nicht dran. Doch, ich habe ja ein paar Mal geschoben. Also Stefan ist jetzt noch was. Wir haben nur noch 10 Minuten. Also schnell. ich bin eine Person. So wie ich schon. So René, schnell! Los. Bist du denn, hast du bist du ein Mann? Ja. Schade. Bist du denn ein Mann mit Haaren? Ja. Grenzt das total ein. Mann, ja, Kojak scheint, wobei. Super. Weiß man nicht. Eben. Bist du denn ein lebender Mann? Ja. Bist du ein bewegter Mann? Hoffe ich doch, ja. Moment, das ist eine wichtige Frage. Ein bewegender, bist du ein sich selbst bewegender Mann? Ja. Okay, schade. Ich bin nicht Stephen Hawkins. Deshalb. Bist du reich? Bist du über... Okay. Je nachdem, wie man reich definiert. Ich glaube, einem Dollar... Also, nee, ich glaube, zwei Dollar ja, ich habe reich weltweit. Naja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle. Okay. Bist du Amerikaner? Ja. Keiner mit Haaren. Ach, Mensch, grenzt das ja schon voll ein. Wegstreich, wegstreich, wegstreich. Hast du denn alle Körperteile, die ein Mensch so haben sollte? Von ja. Ja. Bis ja. Auf einen Kopf. Ja, guck mal, wenn er ein Huhn ist, dann kann er immer noch ein halbes Jahr ohne Kopf leben. So. Das ist aber eine gute Frage gewesen. Sind die Haare auf dem Kopf? Ja, auch. Wobei ich jetzt relativ wenig reiche Hühner kenne mit Haaren. Die in Amerika wohnen. Ja gut, da gibt's alles. Ja, da schon. Ja. Amerika gibt's eh alles. Ja. Na gut, bist du mit Technik reich geworden? In irgendeiner Art? Nein. Sehr schön, danke, ja. Yes! Kenne ich dich aus Film und Fernsehen? Ja, weniger aus Film, aber schon aus dem Fernsehen. War das jetzt ein Jahr? Kenne ich nicht, bin raus. Ja. Doch, kennst du. Das war ein Jahr. Spielst du, also du, wir kennen dich aus dem Fernsehen? Wahrscheinlich schon, ja. Okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht ein Nachrichtensprecher bist? Da gehst du vollkommen recht in der Annahme, das wäre echt seltsam. Wieso? Wart ab. Okay. Also du bist im Fernsehen. Du bist aber nicht eher. Du spielst. Gehe ich recht in der Annahme, dass du keine Filmrollen hast? Doch, hab ich. Oh je. Du bist jünger als 5 Jahre. Nein, ich bin älter. El Spoddo. Bist du das, was man in Amerika kaukasisch nennt? Nein. Mist, ich wollte andersrum fragen. Ich habe nämlich eine Vermutung. Aha. Darf ich noch eine Frage nachschieben? Ja. Ich gebe dir meine ab. Du hast ein Parfum herausgebracht. Was? Ich glaube nicht. Hast du noch nichts von George Takeis neuem Duft gehört? Ist in eine komplett falsche Richtung. Schade. Aber der Duft heißt Oh Mai, wollte ich noch erzählen. Oh Mai. Mit E-A-U. Ah. Warum weißt du sowas? Macht mir Angst. Träum heute von dir. Von Elektrobier habe ich auch schon geträumt. Aha. Wie geht das denn? Weiß ich nicht, aber er hat in meinem Traum Mario Barth interviewt. Das war lustig. Das war lustig, dann war es nicht Mario Barth. Nee, das Coolste ist ja, dass ich den gar nicht kenne. Ich weiß ja gar nicht, wer Elektrobier ist, aber ich habe von ihm geträumt. Und er hat Mario Barth. Kennst du? Ja, ich saß im Publikum. Es war sehr schön. Okay, weiter. Ich bin immer noch wer. El Spoddo ist nicht dran. Bärlein ist dran. Guten Hunger. In der Politik? Nein. Bist du im Sport? Nein. Bist du Moderator? Nein. Was bist du dann? Aua. Aua. René. Bist du denn ein... Wir fallen alle möglichen Fragen ein, aber nicht die, die ich glaube ich die richtige wäre. René, wir kürzen es ab. Nein. Nee, ich will ja eine sinnvolle Frage stellen. Ich habe den Artikel ja schon längst zu Ende gelesen. Ist ein sehr guter Artikel, wenn ihr den haben wollt. Danke. Ja. Bitteschön. Bist du denn, ich habe absolut keine Ahnung, was ich fragen soll. Weil du nicht zugehört hast. Doch. Bisschen. Bist du denn... Nicht tut mir leid. Könnt ihr bitte weitermachen? Ich weiß nicht, ob er Schauspieler ist. Quasi unter 50? Nee, über 50. Nee, was über? Ich hab doch noch eine Frage. Ich hab es über... Ach so, Entschuldigung. Bist du Schauspieler? Ich hab doch noch eine Frage gehabt. Okay. Ich hatte Filmrollen, aber das ist jetzt nicht primär das, womit ich berühmt geworden bin. Aha. Gib mir das. Nein. Okay. Doch. Weiß ja, nicht. Doch. Nein, weiß vielleicht nicht. Vielleicht. Nein. So, doch. Jetzt könnt ihr weitermachen. Nein, doch. Oh. So, jetzt ihr dürft weitermachen. Entschuldigung, ich bin vollkommen planlos gerade. Toll. Ja, ne? Bin ich habe eine zweite Vermutung. Mhm. Elspoto möchte lösen. Könnte man dich auch als Wissenschaftler bezeichnen? Nein. Nicht mal ansatzweise. Okay. Bist du ein Sektenführer? Nein. Warum nicht? So. Kennt man dich primär aus dem Fernsehen oder bist du da nur auch schon mal aufgetaucht? Ich bin da halt aufgetaucht mit. Weil okay. Habe ich schon ganz kurz geklärt, womit er sein Geld verdient hat? Nein. Okay, dann tu das bitte. Wir wissen, er ist kein Sportler, kein Schauspieler, überhaupt nichts am Fernsehen. Hatten wir Musik schon? Nein, hatten wir noch nicht. Dann, ja, wer Musik. Auch immer dran ist, fragt mal nach Musik. Die Antwort ist ja, Musik. Ja, wer auch immer dran ist, darf jetzt weiterfragen. Bin ich dran? Flo ist hier? Dran. Ja. Ich bin nach dir dran. Ja, du warst doch. Ich war doch dran und nein und. Du warst dran? Oh, da hab ich nicht zugehört. Nee, hast ja auch tippen müssen im Skype, ne? Multitasking. Kennen wir. Multitasking gibt es nicht. Richtig. Eben. Okay, Area 51. Ist das ein Rapper? Ja. Du wurdest, glaube ich, gefragt. Ich glaube, du wurdest gefragt, ob du Musik machst. Ja, habe ich gesagt. Ja, mache ich. Ich habe gedacht, guter Musik gefragt, aber. Das ist jetzt so eine subjektive Geschichte. Bist du in den Charts vertreten? Nicht mehr. Ist das jetzt gute oder schlechte Musik dann? Das lebst du bei noch? Also wenn ich mir die aktuellen Charts so angucke, ja, ich lebe noch. Mhm. Oh mein Gott, mit den Charts kenne ich mich überhaupt nicht aus, hä? Wer ist ja auch nicht drin, also ist es ja gut. Und du bist. Ich bin aber schon in sehr, sehr berühmte Musiker. Also hat jetzt meine Chart-Abwesenheit tut bist dem du, keinen Abbruch. Bist du der Justin? Der Justin, ja? Timberlake. Der Justin ist ziemlich weiß. Also und der ist, auch, der ist, glaube ich, auch nicht über 50. Bist du ach, bist du jetzt über oder unter? Das gibt es doch nicht. Mal so, mal so. Ich bin über, habe ich die ganze Zeit gesagt. Ja, hat er die ganze Zeit gesagt. Aber, okay. Ja. Entschuldigung, Florian? Hm? Hattest du gerade was? Nein, vergiss es, der war tot. Der war tot? Ist er jetzt nicht mehr tot? Zombie, was? Nee. Hm? Wen hattest du jetzt? Mir fällt der Name eh nicht ein. Okay, dann. Michael, der ist ja eh tot. Ja, aber du bist nicht tot, du lebst. Ich lebe, ja. Eddie Murphy. Frank Sinatra. Nee, das ist auch weiß gewesen. Hm? Ach so, wir reden von einem Schwarzen. Du Scheiße. Der darüber hinaus noch lebt. Wir reden zumindest nicht von einem Weißen. Und vor allen Dingen nicht von einem toten Weißen. Ja. Und auch keinem, der unter 50 ist. Mhm. Okay, soll ich dir aufschreiben? Mal mit. Ich schreibe selber. Vielen Dank. Bist du Andre Black oder so? Wie, wer? Warte mal, der bei Wake Me Up mitgesungen hat. Wie heißt denn der? Oder zum Beispiel, der hat auch I Need a Dollar mitgesungen. Der hat das gesungen einfach. Wie heißt denn der? Der ist 50. Und der ist, du meinst, der ist aber, glaube ich, auch weiß. Der komische Kerl. Und recht jung. Okay. Warte mal. Aloe Black ist nicht. Da ich schon mal den Namen absolut nicht kenne, kannst du dir die Antwort darauf ausdenken? Habe ich gewonnen? Was habe ich gewonnen? Kekse. Kekse? Warst du mal in einer Band? Nicht so richtig. So stimmt vielleicht irgendwann mal, aber berühmt bin ich alleine geworden als Solo-Interpret. Also ja, ich hatte eine Band, aber ja, das ist jetzt nichts. Ich habe gehört, Barack Obama rappt auch. Ich bin nicht Barack Obama. Bist du sehend? Ja. Aber guter Ansatz. Bist du der Typ von Blue? Wer? Ich weiß nicht, wie der heißt. Nee. Ja, entweder hat der Blue gesungen oder die Band heißt Blue oder was auch immer das ist, aber Blue, warte mal. Ja, wollen wir mal lösen? Ja, weil es ist nämlich schon nach 9. Na gut, ja, Bärlein muss ins Bett und will ja noch anrufen. Ich bin Prince, beziehungsweise eigentlich wollte ich ja der Ort ach, ist kenn ich doch nicht. Known as ja, Prince. Ja, ja, ja. Ich beschwere mich. Ja gut, mach mal. Dem Idioten hätte ich beinahe meinen Job verloren. Was? Ja, wirklich. Ich habe am Flughafen gearbeitet und wenn Prinz kam, dann haben wir einen extra Ausgang für ihn gehabt, damit die ganzen Leute ihn nicht da gleich überfallen. Und der Idiot, der ist gleich mit mir da durchgerauscht, gar nicht durch die Immigration, gleich raus. Und dann haben sie gesagt, ja, das wäre meine Schuld. Ich war ja für ihn verantwortlich und er hätte ja erst durch die Immigration gehen müssen. Oh, und die wollten mir meinen Job wegnehmen deshalb. Super. Ich würde dann aber fast sagen, die Leute, die dir den Job wegnehmen wollten, waren die Idioten. Ja. Ja, natürlich, aber er ja auch. Das war ja total unmöglich von ihm. Er hatte ungefähr 5 Leute mit sich, die seine Koffer getragen haben und alles. Und er haut einfach ab und rauscht durch die Immigration. Und ich war dafür verantwortlich. Und dann wollten sie mir meinen Job da wegnehmen, weil das ging gar nicht. Ja, ich mag also Prinz auch nicht. Habe ich jetzt als Abschluss nicht gerechnet. Ist aber interessant. Ja. Ja. Ja. So, Zeit ist, Summer Tschüss. Summer ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Winke. Vielleicht auch